Ja, vielen Dank für die Einleitung und auch vielen Dank für die Einladung. Mein nun folgender Vortrag ist angekündigt zum Thema Antisemitismus und Antiziganismus als Form negativer Vergesellschaftung. Wegen dieser Ankündigung seid ihr hier erschienen und ich möchte zunächst klarstellen, was ich nicht vorhabe zu referieren und euch damit auch die Möglichkeit eröffnen zu gehen, falls ihr andere Erwartungen gehegt habt. Ich werde nicht über Juden oder Sinti und Roma sprechen, oder Sinti und Roma gemeinhin auch als Zigeuner bezeichnet, über die werde ich nicht reden. Ich bin weder Ethnologe noch Kultursoziologe und ich denke, dass das Reden über Juden oder Sinti und Roma, zumal die Spekulation darüber, was ihr Wesen sei, wie sie also wirklich seien, ganz und gar die Sache der Antisemiten und Antiziganer ist. Dieser Ansatz mag für den Antisemitismus mittlerweile wenig umstritten sein, zumindest für den klassischen Antisemitismus in seiner nationalsozialistischen Fratze. Für den gegenwärtig virulentesten Antisemitismus, den Antizionismus in Form der Israel-Kritik, wird das freilich keineswegs. Und auch für den Antiziganismus wird das nicht im gleichen Maße. Schließlich beginnen diejenigen, denen ich erzähle, dass ich mich mit einer Kritik des Antiziganismus beschäftige, oftmals zugleich mir über ihre Erfahrungen mit Roma zu berichten. Eine Verwandte wird beispielsweise nicht müde, jeden Artikel über Sinti und Roma, den sie in der Zeitung findet, auszuschneiden und mir zukommen zu lassen. Jedenfalls ist der Ansatz, bei einer Kritik des Antisemitismus oder Antiziganismus nicht über Juden oder sogenannte Zigeuner zu reden, selbst in der akademischen Vorurteilsforschung angekommen. So schreibt etwa Klaus Holz zum Antisemitismus, freilich im Jargon der Vorurteilsforschung, zitiere, führt man antisemitische Vorurteile auf Eigenheiten der Juden zurück, so wären diese Vorurteile als begründet anzusehen. Die Juden sind tatsächlich so. Das wäre kein Beitrag zur Antisemitismusforschung, sondern zum Antisemitismus. Allerorten wird völlig zu Recht bestritten, dass der Antisemitismus durch eine Judenfrage zu erklären sei. Die Judenfrage ist vielmehr nur eine antisemitisch gestellte Frage. Und ähnlich argumentiert auch der allseits beliebte Wolfgang Benz hinsichtlich des Antiziganismus. Ich zitiere, die Suche nach Erkenntnisgewinn über Lebensweise, Kultur, Eigenart der Minderheit ist grundsätzlich zu trennen von der Erforschung der Vorurteilsstrukturen der Mehrheit. Das Erste, was Not tut, ist nicht Zigeunerforschung, sondern die Erforschung der Fremdbilder und Vorurteile über die Roma. Gegenstand meiner Kritik sind also nicht die wirklichen und potenziellen Opfer, sondern es sind die Antisemiten und Antiziganer, damit auch die antisemitische und antiziganische Gesellschaft. So wenig wie ich Ethnologe oder Kultursoziologe bin, so wenig bin ich Vorurteilsforscher. Was ich also zu leisten beanspruche, ist keine vergleichende Vorurteilsforschung. Ich möchte Antisemitismus und Antiziganismus keineswegs isolieren, also als isolierte Phänomene betrachten, wobei ich dann einzelne Motive herausgreifen und einander gegenüberstellen würde. Bei einem solchen Ansatz könnte ich beispielsweise demonstrieren, dass die Vorwürfe gegen Zigeuner abgewandelte, sonst gegen Juden vorgebrachte Anschuldigungen sind. In der Phase der Herausbildung des Antiziganismus, der Phase der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals, war der ursächliche Kontext zunächst noch durch religiöse Motive verdeckt. Zigeunern wurde wahlweise vorgeworfen, sie seien keine richtigen Christen, sondern pflegten heidnische Bräuche. Sie stünden mit dem Teufel im Bunde, sie stammten von Kain ab, sie hätten die Nägel für die Kreuzigung Jesu gefertigt, sie hätten der heiligen Familie die Herberge verweigert, sie seien auf einer Pilgerreise, um eben diese Verweigerung der Herberge zu sühnen, oder sie hätten eben jene Pilgerreise nur vorgetäuscht, um sich den Pilgerstatus zu erschleichen. Dieser frühbürgerliche Antiziganismus hatte seinen spezifischen Hintergrund in der Umwälzung der feudalen Wirtschaftsweise und den damit verbundenen zunächst im 14. Jahrhundert stetigen, dann schließlich dramatischen Anstieg eines neuartigen Bettler- und Armenproblems. Das massenhafte Auftreten von Armen, die Almosen erheischen, überfordert die öffentliche Armenpflege. Mehr noch strapaziert ist die neue, noch schlecht verankerte Arbeitsmoral. Der protestantischen Ethik gilt der Bettler nicht länger als ehrwürdige Gestalt. Der Arme wird vielmehr verfemt, sein Elend als Unordnung, als Angriff auf das soziale Gefüge wahrgenommen. Der vagabundierende Hass auf die unproduktiven Müßiggänger trifft lange Zeit die unterschiedlichsten Außenseitergruppen des herrenlosen Gesindels, unter anderem fahrende Schüler, Spielleute und gartende Landsknechte. Dieser Hass auf als unproduktive Müßiggänger halluzinierte Gruppen und Einzelpersonen war zunächst noch relativ willkürlich gerichtet und ist es auch bis heute noch. Erst nach und nach fokussiert sich der Antiziganismus besonders auf einen der Schwächsten unter ihnen, die Sinti und Roma. Worum es mir also geht, ist Antisemitismus und Antiziganismus nicht isoliert zu betrachten, sondern als Moment kapitaler Vergesellschaftung. Schließlich also in der Kulmination während des Nationalsozialismus als Moment der repressiven Totalität des Kapitals. Dass sich doch scheinbar im Stile der vergleichenden Vorurteilsforschung nun Antisemitismus und Antiziganismus gemeinsam betrachten möchte, ist jedoch nicht willkürlich. Schon Martin Luther stellte in seiner 1543 veröffentlichten Schrift von den Juden und ihren Lügen einen Zusammenhang zwischen Juden und Zigeunern her und forderte, Erstgenannte wie Zigeuner zu behandeln. Neben verschiedenen anderen brutalen Vorschlägen war diese Aufforderung die brutalste, meinte er damit schließlich nichts anderes, als auch die Juden für vogelfrei zu erklären, wie es einige Jahre vorher der Freiburger Reichstag getan hat. Bereits hier finden sich Überschneidungen von Antiziganismus und Antisemitismus mit ihren genuinen bürgerlichen Motiven, wie die Vorwürfe der Arbeitsscheue, des Nomadentums, der Schmutzigkeit und der Illoyalität. Und schließlich wurde meines Wissens während des Nationalsozialismus neben der Judenfrage einzig und nur noch eine Zigeunerfrage behauptet, die einer Endlösung bedürfte. Als drittes werde ich in meinem Vortrag, das folgt aus dem eben gesagt, nicht allein auf die antisemitische und die antiziganische Denkform eingehen können, diese also nicht isoliert betrachten, sondern in ihrer Vermittlung mit den objektiven Bedingungen der Vergesellschaftung. Dabei, so meine These, bedarf eine Kritik des Antisemitismus und Antiziganismus eine Wendung weg von der Fokussierung und Bestimmung beider als Vorurteil, schlechterdings, oder Ressentiment, was schon etwas besser wäre. Es bedarf einer praxistheoretischen Wendung, die Sein und Bewusstsein und deren Vermittlung als wesentlich praktisch begreift und darin auch die materiell praktische Bedeutung von Antisemitismus und Antiziganismus deutlich werden lässt. Bedeuten sie empirisch zunächst die Morddrohung gegen jene zu Zigeunern oder Juden gemachten Individuen, ist deren Bedeutung weiterhin, so viel vielleicht vorweg, nicht nur die Affirmation der Herrschaft des Kapitals, sondern deren Radikalisierung, indem die Einzelnen die kapitale Herrschaft nicht nur affirmieren, sondern sich gar mit ihr identifizieren, nehmen sie Abschied von der Möglichkeit des guten Lebens, das heißt von der Möglichkeit, die versöhnte Menschheit endlich zu verwirklichen. Im Zentrum des Antisemitismus, das habe ich gerade schon angedeutet, stehen also nicht die Juden, sondern es steht das Bild des Juden, wie auch im Zentrum des Antiziganismus das Bild des Zigeuners steht. In den Elementen des Antisemitismus aus der Dialektik der Aufklärung diskutieren Adorno und Horkheimer dementsprechend zwei Doktrinen, die wahr und falsch zugleich seien. Für die Faschisten, gemeint sind hier die Nationalsozialisten, sind die Juden nicht eine Minorität, schreiben sie, sondern die Gegenrasse. Das negative Prinzip als solches. Von ihrer Ausrottung soll das Glück der Welt abhängen. Extrem entgegengesetzt ist die These, die Juden, frei von nationalen oder Rassemerkmalen, bilden eine Gruppe durch religiöse Meinung und Tradition bis sonst nichts. Die liberale Idee sei wahr als Idee. Sie enthält das Bild jener Gesellschaft, in der nicht länger Wut sich reproduziert und nach Eigenschaften sucht, an denen sie sich bestätigen kann. Falsch werde diese Idee, diese liberale Idee, wenn mit ihr die Einheit der Menschen als bereits verwirklicht behauptet wird. Sie sei mit ihrer Minoritätenpolitik und demokratischen Strategie die äußerste Bedrohung abzuwenden, hilflos und ohnmächtig gegenüber der antisemitischen These, die die Juden als Gegenrasse behauptet. Denn die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, heißt es in den Feuerbach-Thesen von Marx, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. Wäre die liberale Idee erst noch zu verwirklichen, sei die antisemitische Doktrin dagegen wahr in dem Sinn, dass der Nationalsozialismus sie wahrgemacht hat. Die Juden sind heute die Gruppe, die praktisch wie theoretisch den Vernichtungswillen auf sich zieht, den die falsche gesellschaftliche Ordnung aus sich heraus produziert. So werden sie vom absolut Bösen als das absolut Böse gebrandmarkt und sind so in der Tat das auserwählte Volk. Und daher ist heute kein Reden über Antisemitismus oder Antiziganismus mehr möglich, das nicht deren Kulmination im nationalsozialistischen Vernichtungsfeldzug in den Blick nimmt. Wer den Antisemitismus erklären will, schrieb Horkheimer 1939, muss den Nationalsozialismus meinen. Ohne Begriff von dem, was in Deutschland geschehen ist, bleibt das Reden über den Antisemitismus in Siam oder in Afrika bedeutungslos. Dieses Diktum Horkheimers, bei dem er 1939 freilich noch nicht die Shoah vor Augen hatte, gilt auch für den Antiziganismus. Wer den Antiziganismus erklären will, muss den Völkermord an Sinti und Roma meinen. Ohne einen Begriff von dem, was im nationalsozialistischen Deutschland geschehen ist, bleibt das Reden über den Antiziganismus auf Malta oder in der frühen Neuzeit bedeutungslos. Für die Kritik ist also nicht von Interesse, ob sich jemand selbst als Jude begreift, und gleiches gilt halt auch in Bezug auf Sinti und Roma, ob sie sich halt als Sinti und Roma begreifen oder als Zigeuner begreifen. Es ist also nicht von Interesse, ob sich jemand als Jude begreift, jüdische Kultur und Tradition pflegt oder an den Gott Israels glaubt. An dieser Stelle ist das vielmehr mit Jean Amaury zu halten. Er insistiert darauf, dass die einzige verbindliche, weil im Zweifelsfall ausschlaggebende Definition dessen, was jüdisch sei, in den Nürnberger Gesetzen zu finden ist. Er schreibt: Ich trage auf meinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer. Die liest sich kürzer als der Talmud und gibt doch gründlicher Auskunft. Sie ist auch verbindlicher als Grundformel der jüdischen Existenz. Wenn ich mir und der Welt, einschließlich der religiösen und nationalgesinnten Juden, die mich nicht als einen der ihren ansehen, sage, ich bin Jude, dann meine ich damit die in der Auschwitz-Nummer zusammengefassten Wirklichkeiten und Möglichkeiten. Das will meinen. Jenseits aller Selbstdefinition ist jeder Jude, der es im antisemitischen Auge sein könnte. Entsprechend Sartres Argument, der Antisemit macht den Juden, hat Amaury daher die Erfahrung des zum Jude gemacht werdens prägnant formuliert. Ich zitiere ihn wieder. Es fing erst an, als ich 1935 in einem Wiener Café über einer Zeitung saß und die eben drüben in Deutschland erlassenen Nürnberger Gesetze studierte. Ich brauchte sie nur zu überfliegen und konnte schon gewahr werden, dass sie auf mich zutrafen. Die Gesellschaft, sinnfällig im nationalsozialistischen deutschen Staat, den durchaus die Welt als legitimen Vertreter des deutschen Volkes anerkannte, hatte mich soeben in aller Form und mit aller Deutlichkeit zum Juden gemacht. Ich war, als ich die Nürnberger Gesetze gelesen hatte, nicht jüdischer als eine halbe Stunde zuvor. Meine Gesichtszüge waren nicht mediterran-semitischer geworden, mein Assoziationsbereich war nicht plötzlich durch Zauberkraft aufgefüllt mit hebräischen Referenzen, der Weihnachtsbaum hatte sich nicht magisch verwandelt in den siebenarmigen Leuchter. Wenn das von der Gesellschaft über mich verhängte Urteil einen greifbaren Sinn hatte, konnte es nur bedeuten, ich sei fürderhin dem Tode ausgesetzt. Der Jude und der Zigeuner wurden also durch Gesetze und ordnungspolitische Zugriffe erst produziert, so lange und in verschiedenen sich radikalisierenden Schritten, bis sich die unter diesen Bildern subsumierten Individuen im Universum der Konzentrationslager durch ihre beispiellose Entmenschlichung dem Bilde vom Abschaum nahezu anglichen. Konnten die Deutschen während des Nationalsozialismus dementsprechend auf die bereits im Kaiserreich und der Weimarer Republik per bürokratischer Erfassung produzierten Zigeuner zurückgreifen, bedurfte es zur Anwendung der Nürnberger Gesetze gegen die Juden zunächst noch einiger Vorarbeit. Die Kernvoraussetzung zu dieser Anwendung war die Möglichkeit festzustellen, wer jüdische Vorfahren hatte. So konnte entschieden werden, wer als Jude zu gelten hatte. Dazu aber brauchte man die Taufregister der Kirchengemeinden, und die deutschen Kirchen kooperierten aufrichtig und überzeugt bei der Durchsetzung dieser eindeutig eliminatorischen und oft todbringenden Maßnahmen. Es stellt sich nun jedoch die Frage, wo die Bilder des Antisemitismus und des Antiziganismus, nach denen die als Opfer bestimmten Individuen mittels gewalttätigen Zugriffs durch bürokratische Techniken verschiedenster gesellschaftlicher Institutionen und durch das Engagement zahlloser Volksgenossen geformt wurden, wo diese Bilder ihren Ursprung haben. Eine befriedigende Antwort kann jedoch nicht in der Genealogie dieser Bilder gesucht werden. Auch wenn diese über eine lange Tradition verfügen, in denen sich gleichsam auch gesellschaftliche Umbrüche manifestieren, man denke dabei vor allem an deren Säkularisierung während der bürgerlichen Aufklärung im 19. Jahrhundert, würde doch die gesuchte Beantwortung nur in die Vergangenheit verschoben werden. So betont auch Sartre, dass nicht etwa historische Tatsachen die Bilder hervorbringen, sondern umgekehrt die Bilder die Geschichte zu dominieren scheinen. Wenn also nach dem Ursprung der Bilder gefragt wird, sind wir zur Beantwortung der Frage auf das antisemitische und antiziganische Subjekt verwiesen, wie es sich unter konkreten historischen Bedingungen der Vergesellschaftung konstituiert und konstituiert wird. Diese Vergesellschaftung vollzieht sich unter bürgerlichen Verhältnissen unbewusst hinter dem Rücken der Subjekte, das wäre Marx, und doch auch durch sie hindurch, das ist dann die psychoanalytische Wende Adornos. Die Subjektkonstitution ist somit wesentlich gesellschaftlichen Ursprungs, und das Subjekt des Antisemitismus und Antiziganismus insofern nur durch einen Rückgang auf die objektiven Tendenzen angemessen zu kritisieren. Das Subjekt, bestimmt als Waren- und Rechtssubjekt, ist dabei nichts als Abstraktion vom wirklichen Individuum. Es ist der Wertform nachgebildet, die Wertform der Individuen. Absehen müssen die Individuen als Subjekte von allem, was nicht der Wertvergesellschaftung nützt. Ihre eigenen naturhaften, weil leiblichen Momente erscheinen so als nicht identisches, als Bedrohung, das die real abstrakte Vergleichung permanent gefährdet, ihre Identität mit dem Verwertungsprozess des Kapitals torpediert, deswegen diese Identität stets prekär und widersprüchlich bleiben muss. Dabei beruhen also dann der Antisemitismus wie auch der Antiziganismus auf falscher Projektion. Diese ist durch das Aussetzen der Reflexion auf die Differenz von Subjekt und Objekt gekennzeichnet. Die Störung liegt in der mangelnden Unterscheidung des Subjekts zwischen dem eigenen und dem fremden Anteil am projizierten Material, wobei halt gesagt werden muss, dass im Prinzip erstmal alles Wahrnehmen Projektion ist. Die antisemitische und antiziganische Projektion ist allerdings falsch in dem präziseren Sinne, dass sie pathisch ist. Adorno und Horkheimer schreiben, das Pathische ist nicht das projektive Verhalten als solches, sondern der Ausfall der Reflexion darin. Indem das Subjekt nicht mehr vermag, dem Objekt zurückzugeben, was es von ihm empfangen hat, wird es selbst nicht reicher, sondern ärmer. Es verliert die Reflexion nach beiden Richtungen. Da es nicht mehr den Gegenstand reflektiert, reflektiert es nicht mehr auf sich und verliert so die Fähigkeit zur Differenz. Der Antisemitismus und der Antiziganismus sind durch die Projektion eines eigenen, dem Ich-Fremden, also der verdrängten, unterdrückten und unbewussten Momente der eigenen psychischen und damit gesellschaftlichen Konstitution auf den wahrgenommenen anderen gekennzeichnet. Indem dieses eigene Fremde auf den anderen projiziert wird, erscheint dieser dem reflektionslosen Selbst wiederum als Fremder. Darin, und ich würde sagen nur darin, liegt die Wahrheit der These des Antisemitismus und Antiziganismus als Fremdenhass. Es ist die Selbstverfolgung im Anderen. Zigeuner und Jude wären dementsprechend Decknamen für jene verborgene Gestalt des eigenen Selbst, die das Subjekt aus Gründen der Angstabwehr aus sich heraus projiziert und fälschlicherweise mit Fremden identifiziert. In der näheren Bestimmung der unreflektiert projizierten Momente des Selbst werden so dann auch die Differenzen von Antisemitismus und Antiziganismus deutlich. Beide Phänomene bezeichnen zunächst einen Hass auf den Fortschritt, genauer einen gegen die Kosten dieses Fortschritts gerichteten Hass. Dabei lassen sich jedoch zwei eigenständige Figurationen des eigenen Fremden, des eigenen Unheimlichen, weil nicht identischen, nicht bewussten, nicht durch das nach Naturbeherrschung strebenden Subjekts beherrschbaren darstellen, die ihren jeweiligen Ausdruck im Antisemitismus und im Antiziganismus finden. Der Antiziganismus ist wesentlich die Projektion der materiellen Prozess der Naturbeherrschung unterdrückten und verleugneten Momente des eigenen Alten. Es ist die Projektion dessen, was bei der Konstitution der Subjekte in der bürgerlichen Gesellschaft, die sich als das ganz andere als die Natur halluzinieren, somit ihre eigene, ihre innere Natur verleugnen, auf der Strecke geblieben ist. Der sich als Antiziganismus ausdrückende Hass richtet sich somit gegen das auf den anderen projizierte eigene, was den Prozess der Zivilisation unterläuft und ihn damit als misslungen kennzeichnet. Das Bild des Zigeuners repräsentiert die zum Untergang verdammte feudale Lebenswelt und gegen das herrschende Realitätsprinzip das Lustprinzip, gegen die repressive Kultur insgesamt die Natur, gegen die Zwänge des Patriarchats das Matriarchat, gegen den industriellen Komplex das einfache Leben. Der Antiziganismus unterscheidet sich dabei vom Rassismus bzw. von rassistischen Projektionen auf die anderen Wilden, die ausschließlich mit Natur assoziiert werden, darin, dass der Zigeuner als archaische Vorform der eigenen Kultur und Gesellschaft ohne eine entwickelte Moral, Zivilisation oder durch Zeichen vermittelte Reflexion gilt. Er lässt sich im Gegensatz zum Schwarzen weder zurück nach Hause schicken noch versklaven und wird gerade deswegen als nicht zu beherrschende Natur verfolgt. Demgegenüber manifestiert sich im Antisemitismus das unerreichte Ideal eines gelungenen zivilisatorischen Fortschritts, das Ideal von Triebverzicht und Sublimierung. Das Bild des Juden repräsentiert dieses Ideal. Die Juden gelten als diejenigen, die alles Mythische und Magische verboten haben, damit verkörpern sie den Ursprung aller Modernität. Diese Formel hält noch einmal die Ambivalenz fest, die darin besteht, dass das fantasierte Judenbild dem Vorurteil wahlweise die Seite des Archaischen, in den Zeitläufen aber zivilisatorisch überholten Erbes oder umgekehrt die Seite des uneinholbaren Fortschreitens im Sinne einer zivilisatorischen Avantgarde anbietet. Die Juden sind sozusagen die Zivilisationskundigen, die das Geheimnis des Kulturprozesses waren. Das projizierte Bild des Juden. Er erinnert an die unbewusste Erfahrung, dass die Individuen unter bürgerlichen Verhältnissen nicht Herr ihrer selbst, die Triebe nicht sublimiert, sondern unter repressiven Zwang verdrängt sind und das Ideal eines seiner selbstmächtigen Subjekts an den undurchsichtigen Zwängen der Verwertung eine narzisstische Kränkung erfährt. Die eigenen Anteile der Charaktermasken, die die Subjekte sind, an der Reproduktion der totalen Herrschaft des Werts, werden abgespalten. Das fetischistisch als fremdes Wesen erfahrene Kapital wird im Bild des Juden biologisiert, die zur zweiten Natur geronnenen, verdinglichten und so als natürlich wahrgenommenen Verhältnisse abstrakter Herrschaft werden im Bild des Juden in einem potenzierten Fetischismus, wie es Postone nennt, konkretisiert. Der Jude gilt als die Personifizierung der sich durchsetzenden Prinzipien der Abstraktion und der Vermittlung von Herrschaft und Ausbeutung, kurzum als die Personifizierung der Kapitalisierung der Welt. Das, was der Bürger, das selbstherrliche Subjekt, wünscht und doch nicht erreicht, nämlich absolute Kontrolle über den Markt und totale Naturbeherrschung, manifestiert sich im Antisemitismus. Im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, heißt es wieder bei Adorno und Horkheimer, drücken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr gelöstes ausschließlicher Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen um jeden Preis. Darin liegt das Geheimnis der Wirkmächtigkeit der Wahnvorstellung auch von der jüdischen Weltverschwörung, die beispielhaft in den Protokollen der Weisen von Zion niedergeschrieben ist. So schreibt Hannah Arendt über die Protokolle, die Organisation der angeblichen Weisen von Zion war ein Modell, dem die faschistische Organisation nacheiferte und die Protokolle enthielten all die Grundsätze, die sich der Faschismus aneignete, um die Macht zu erringen. Das Geheimnis für den Erfolg dieser Fälschung war also in erster Linie nicht der Judenhass, sondern viel eher die grenzenlose Bewunderung, die der Gerissenheit einer vorgeblich jüdischen Technik sich weltweit zu organisieren galt. Antisemitismus und Antiziganismus lassen sich insofern als komplementäre Bestandteile eines kohärenten Warn- und Projektionsmechanismus betrachten. Der Antiziganismus, könnte man so sagen, ist die kleine Schwester des Antisemitismus, wobei sich die Gemeinsamkeit folgendermaßen zusammenfassen lässt. Gemeinsam ist jener Mechanismus, welcher durch die Abgrenzung und die physische Verfolgung des Nicht-Identischen eine vermeintlich psychische Entlastung ermöglicht und andererseits verdrängte Wünsche nach außen projizieren lässt. Dieser Mechanismus lässt sich als negativ gewendete Wunschvorstellung bezeichnen, negativ im Sinne eines sich im Hass auf die anderen manifestierenden Selbsthasses. Doch auch die qualitative Differenz des projizierten Materials sollte ersichtlich geworden sein. Gilt der Zigeuner als antibürgerlicher Repräsentant der Vormoderne, erscheint er zwar als Bedrohung bürgerlicher Identität. Ihm wird jedoch nicht wie dem Juden die allumfassende zersetzende Macht zugeschrieben, von dessen vollständiger Vernichtung die Rettung der Welt abzuhängen scheint. Der Antiziganismus, zumal der Deutschen während des Nationalsozialismus, zielt zwar zweifellos in letzter Konsequenz auf Massenmord, dennoch beinhaltet er nicht jene totale Feinderklärung, wie sie für den Antisemitismus charakteristisch ist. In der Gewissheit schließlich, dass die vormoderne Ordnung unwiderruflich vergangen und das Zigeunerleben den Anforderungen der bürgerlichen Gesellschaft nicht genügt, erscheint zugleich auch der Übergang des Antiziganismus in den Antisemitismus. Die identifikatorische Faszination für den als Angreifer halluzinierten Juden betrifft nicht die längst vergangenen Zeiten, sondern das Hier und Jetzt. Die anonyme Bedrohung durch den Juden wäre ungleich höher als die zersetzende Faulheit, Zurückgebliebenheit und Asozialität, die dem Zigeuner zugeschrieben wird. Auf der Suche nach Feindbestimmung ist der Antiziganismus insofern das Präludium zum Antisemitismus, wie es Joachim Brun einmal ausgedrückt hat, der sich alsbald auch als solcher bekennen werde. Der Feind sei nicht zurückgeblieben, sondern er ist übermächtig. Werden etwa die Ausführungen des Historikers Heinrich von Treitschke in seiner den Berliner Antisemitismusstreit einleitenden Schrift Unsere Aussichten betrachtet, spaltet er die europäischen Juden in moderne, zivilisierte und assimilierte im Westen einerseits sowie in fremdartige Juden im Osten andererseits. Im ersten Moment mag es so erscheinen, also wenn man sich diesen Text dann mal ausführlich durchliest, mag es so erscheinen, als wäre die Ablehnung der Ostjuden dabei wesentlich antiziganisch begründet. Gleichwohl erwartet von Treitschke von ihnen einen raschen sozialen Aufstieg, der schließlich in der Beherrschung der Deutschen münden würde. Den Juden wird also qua ihres Wesens eine Neigung zur Macht, Herrschaft und Modernität zugeschrieben. So führt von Treitschke aus. Die Zahl der Juden in Westeuropa, also ich zitiere ihn, die Zahl der Juden in Westeuropa ist so gering, dass sie einen fühlbaren Einfluss auf die nationale Gesittung nicht ausüben können. Über unsere Ostgrenze aber dringt Jahr für Jahr aus der unerschöpflichen polnischen Wiege eine Schar strebsamer, hosenverkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen sollen. Die Einwanderung wächst zusehends und immer ernster wird die Frage, wie wir dieses fremde Volkstum mit den unseren verschmelzen können. Die Israeliten des Westens und des Südens gehören zumeist dem spanischen Judenstamme an, der auf eine vergleichsweise stolze Geschichte zurückblickt und sich der abendländischen Weise immer ziemlich leicht eingefügt hat. Wird jedoch dieses Einfügen und diese Assimilation schließlich als Unterwanderung und Zersetzung empfunden, gilt, dass der Feind, der Jude, überall zugleich sei und nur ein Interesse hätte, Rache für den Antisemitismus. So fürchteten mich von Treitschke, den über die Deutschen einfallenden polnischen Judenstamme, dem die Narben 400-jähriger christlicher Tyrannei sehr tief eingeprägt sind. Und heute, kann man sagen, hätte der Feind vor allem ein Interesse, Rache für Auschwitz. Der sekundäre Antisemitismus nach Auschwitz, der sich oberflächlich hauptsächlich auf die Massenvernichtung bezieht und weniger die klassischen Motive des Antisemitismus aufzugreifen scheint, obgleich schon der sprachliche Übergang von der Zinsknechtschaft in die Schuldknechtschaft nicht sonderlich viel Fantasie in der Begründung neuer Motive beweist, dieser sekundäre Antisemitismus sieht überall nach Rachelüstern. Bevor ich dann präzisieren werde, warum Antisemitismus und Antiziganismus als bestimmte Form negativer Vergesellschaftung zu fassen sind, gilt es noch einmal die Frage nach der Beliebigkeit der Opfer aufzugreifen. Es wurde versucht zu demonstrieren, dass beide Phänomene wesentlich partische Projektionen sind und mit der psychischen Konstitution der Täter nichts aber mit dem empirischen Sein ihrer Opfer zu tun haben. Demgegenüber wendet Franz Masiewski ein. Franz Masiewski ist einer der wenigen mir Bekannten, die versuchen, mit dem begrifflichen Instrumentarium kritischer Theorie eine Kritik des Antiziganismus zu formulieren. Also dieser Franz Masiewski, der wendet ein, dass eine Erklärung über die partische Projektion allein zu kurz greift. Vielmehr müsse eine projektive Identifikation stattfinden, die nicht mit einem beliebigen Gegenüber, sondern nur mit einem wirklich bedeutsamen Alter Ego gelingen könne. Am Objekt der Projektion müssten sich Eigenschaften finden lassen, die dem projizierten Material ähnlich wären, sodass ein Wechselspiel zwischen Ich und Außenwelt stattfinden könne. Also ein Vorgang, der eine Ähnlichkeitsrelation zwischen dem Fremden in mir und dem Fremden im anderen zur Voraussetzung hat. Masiewski führt daher aus, die Schuld der Juden sowie die Schuld der Sinti und Roma, wenn man denn so unvorsichtig sein will, davon zu reden, besteht darin, dass Verdrängte, das ja auch einen natürlichen Auftrieb kennt, wachgerufen, die Gespenster hervorgelockt zu haben. Nun ist es unmittelbar einleuchtend, dass aufgrund kulturell tradierter Bilder des Antisemitismus und Antiziganismus diese sofort wachgerufen werden, wenn das Objekt Ähnlichkeiten mit dem projizierten Material aufweist. Anhand der Ausführung Jean Amerys über die Erfahrung des zum Jude gemacht Werdens scheint mir allerdings deutlich geworden zu sein, dass es für den Antisemitismus und das gilt auch für den Antiziganismus zunächst keiner projektiven Identifikation bedarf, dass die als Objekte der Projektion ausgewählten vollständig assimiliert oder kulturell nicht ganz angepasst sein mögen. Den Subjekten des Antisemitismus und Antiziganismus ist das gleichgültig. Sie produzieren die Welt nach ihrem Bilde, sodass sobald von der Politik ergriffen das Objekt realitätsgerecht bestimmt, das Warnsystem zu vernünftigen Normen in der Welt, die Abweichung zur Neurose gemacht wird. Darin liegt die Beliebigkeit begründet, weshalb die Opfer untereinander auswechselbar sind, worauf Adorno und Horkheimer und auch Sartre hingewiesen haben. Auch Hannah Arendt betont, dass der stalinistische Antisemitismus, hier jetzt in dem Fall allein in Bezug auf die Beliebigkeit der Opfer, noch etwas extremer gewesen sei als die nationalsozialistische Praxis, weil die Auswahl der Opfer durch keinerlei Merkmale limitiert war, sodass wirklich jedermann jederzeit ein Opfer des Polizeiterrors werden kann. Mag der Terror sich seine Opfer willkürlich auswählen können, kann es jedoch nicht Propaganda und Ideologie, die Menschen überzeugen und mobilisieren will. Der Antisemitismus ohne Juden, nicht zuletzt, weil es nach Auschwitz in Europa kaum noch Juden gibt, ist bekannt, genauso wie der Antiziganismus ohne Sinti und Roma existiert. Ohne das Bild des Juden, nennt man es auf Wahlweise Spekulant, Intellektueller, Kosmopolit oder Zionist, ist jedoch kein Antisemitismus denkbar, wie ohne das Bild des Zigeuners ob nun als Gaukler und Hellseher, Fahrender und Vagabund oder einfach als Asozialer bezeichnet, kein Antiziganismus zu haben ist. Da möchte ich auf einen Bekannten verweisen, der in den vergangenen Jahren relativ viel herumgereist ist und in dem Sinn auch keinen festen Wohnsitz hat, sondern eigentlich von Wohnung zu Wohnung ja, pendelt. Dem wurde aufgrund seines Lebensstils von einer Verwandten einmal gesagt, dass er jetzt ein richtig kleiner Zigeuner ist. Und ich denke, das verdeutlicht, dass es halt wirklich in dem Sinne halt auch jede Person treffen kann und eben nicht an irgendwelche ethnischen, rassischen, wie auch immer man es nennen mag, Kriterien gebunden ist. Es richten sich also Antisemitismus und Antiziganismus gegen unterschiedlichste soziale Gruppen und Einzelpersonen, die mal mehr und mal weniger den projizierten Eigenschaften ähneln, werden im öffentlichen Bewusstsein zumeist jedoch nur dann erkannt und dann auch nur oberflächlich, wenn sie explizit Juden oder Roma treffen und damit dem Begriff des Vorurteils entsprechen. Als Vorurteil verstanden, werden Antisemitismus und Antiziganismus so dann legitimiert, wenn der empirische Nachweis erbracht wird, dass Roma wirklich betteln oder Juden wirklich an der Börse spekulieren. Wenn die Einschränkung dann mit dem Ruf nach Differenzierung erfolgt, dass ja nicht alle so seien, oder wenn dem Vorurteil positiv gewendet entgegengehalten wird, das sei doch alles nicht so schlimm, sondern vielmehr wäre das Zigeunerleben ja so romantisch, idyllisch und naturverbunden, oder Juden hätten doch so viele Leistungen im wissenschaftlich-technischen, kulturell-geistigen oder im ökonomischen Bereich für die Menschheit vollbracht. In jedem Fall aber hätte das Vorurteil doch irgendwas mit Juden oder Roma zu tun. Selbst wenn dieser Zusammenhang nicht mehr aufgemacht wird und begrifflich deutlich schärfer dann statt vom Vorurteil vom Ressentiment gesprochen wird, verbleibt die Kritik doch stets der subjektiven Ebene verhaftet und vernachlässigt tendenziell den Vermittlungszusammenhang mit den objektiven Formen der Vergesellschaftung. Besonders aber wird dabei die Bedeutung der Phänomene aus dem Blick verloren. Denn im Antisemitismus und im Antiziganismus affirmieren die Subjekte den repressiven Zwang der Verhältnisse nicht nur, sie identifizieren sich mit ihnen. Indem sie ihre unter den objektiven Bedingungen der Herrschaft ohnehin bereits unterdrückten Triebe projizieren, die Zigeuner erfinden und die wirklichen Sinti und Roma totschlagen, nehmen sie Abschied von ihrer eigenen guten alten Zeit. Und indem sie die übermenschlichen, allmächtigen Juden erfinden und zu ihrer Vernichtung mobilisieren, nehmen sie Abschied von der Möglichkeit einer gelungenen Zivilisation und der Hoffnung auf die bewusste Einrichtung der Welt nach den Kriterien und Bedürfnissen der Menschen selbst. Die bürgerliche Gesellschaft soll natürlich sein, sie soll weder geworden noch veränderbar sein. Und so manifestiert sich im Antisemitismus und im Antiziganismus nicht das Bedürfnis nach Freiheit oder einem besseren Leben, sondern vielmehr das nach der Verallgemeinerung des Elends. So schreiben Adorno und Horkheimer, Antisemitismus als Volksbewegung war stets, was seine Anstifter den Sozialdemokraten vorzuwerfen liebten. Gleichmacherei. Denen, die keine Befehlsgewalt haben, soll es ebenso schlecht gehen wie dem Volk. Die gierigen Nachläufer haben im Grunde immer gewusst, sie würden am Ende selbst nichts davon haben als die Freude, dass die anderen auch nicht mehr haben. Horkheimer und Adorno führen daher weiter aus, dass dieser Drang zur Verallgemeinerung von Elend und Unglück, der Hass auf das gute Leben, sich an denen auslebt, an denen die Möglichkeit von Glück im Sinne einer möglichen Aufhebung der Arbeit auf der Basis gesellschaftlichen Fortschritts, dem Lohn ohne Arbeit, sowie im Sinne der Erinnerung an ein Leben ohne die Friktion der Arbeitsgesellschaft, überhaupt noch aufscheinen. So heißt es wieder in den Elementen des Antisemitismus, der Liberalismus hatte den Juden Besitz gewährt, aber ohne Befehlsgewalt. Es war der Sinn der Menschenrechte, Glück auch dort zu versprechen, wo keine Macht ist. Weil die betrogenen Massen ahnen, dass dieses Versprechen als allgemeines Lüge bleibt, solange es Klassen gibt, erregt es ihre Wut. Sie fühlen sich verhöhnt. Noch als Möglichkeit, als Idee, müssen sie den Gedanken an jenes Glück immer aufs Neue verdrängen. Sie verleugnen ihn umso wilder, je mehr er an der Zeit ist. Wo immer er inmitten der prinzipiellen Versagung als verwirklicht erscheint, müssen sie die Unterdrückung wiederholen, die der eigenen Sehnsucht galt. Was zum Anlass solcher Wiederholung wird, wie unglücklich selbst es auch sein mag, zieht die Zerstörungslust der Zivilisierten auf sich, die den schmerzlichen Prozess der Zivilisation nie ganz vollziehen konnten. Der Gedanke an Glück ohne Macht ist unerträglich, weil es überhaupt erst Glück wäre. Antisemitismus und Antiziganismus zielen daher nicht auf Raub, wie es schlechterdings funktionalistisch rationalisiert wird. Die Tat ist vielmehr Selbstzweck, mit der die konformistischen Individuen im Einklang mit der Herrschaft ihrer Wut freien Lauf lassen und gegen den Schwachen rebellieren. In der Hoffnung auf Anerkennung durch die Herrschaft manifestieren sich Antisemitismus und Antiziganismus so als konformistische Revolte. Der reale Vorteil war halb durchschaute Ideologie, heißt es wieder in den Elementen des Antisemitismus. Der eigentliche Gewinn, auf den der Volksgenosse rechnet, ist die Sanktionierung seiner Wut durchs Kollektiv. Je weniger sonst herauskommt, umso verstockter hält man sich wieder die bessere Erkenntnis an die Bewegung. Gegen das Argument mangelnder Rentabilität hat sich der Antisemitismus immun gezeigt. Für das Volk ist er ein Luxus. Warum habe ich nun versucht, Antisemitismus und Antiziganismus als Form negativer Vergesellschaftung zu fassen und zu bestimmen? Der Begriff des Ressentiments greift in meinen Augen zu kurz, weil er nur die Denkform trifft, jedoch nicht die gewalttätige Tat. Markus N., der am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin zum Antiziganismus promoviert, hat den Antiziganismus deswegen einmal als die Einheit von Ressentiment gegen die Zigeuner mit der diskriminatorischen Praxis gegen vom Ressentiment betroffene Sinti und Roma gefasst. Dem wäre hinzuzufügen, dass die Praxis zwar hauptsächlich, aber nicht allein Sinti und Roma trifft und dass das Ressentiment als Denkform selbst bereits ein Moment der Praxis negativer Vergesellschaftung ist. Die Individuen vollstrecken die allgemeine Herrschaft noch an dem, was dieser nicht gelang zu kontrollieren, das sich ins Unbewusste zurückgezogen hat und unter dem Druck des objektiven Zwangs ins Unbewusste verdrängt wurde. Indem dieses Nicht-Identische, das die Hoffnung und Möglichkeit eines ganz anderen gesellschaftlichen Verkehrs bewahrt, von den Individuen projiziert, abgespalten und verfolgt wird, wandelt sich allerdings auch die Form der negativen Vergesellschaftung. Es ist der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen, heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Die Herrschaft negativer Vergesellschaftung, die wegen dem, was nicht in ihr aufgeht, prekär und damit ambivalent bleibt, realisiert sich in der antisemitischen und antiziganischen Projektion und der auf ihr basierenden Tat als vollständig gelungene, sich selbst zweckseiende Totalität. Herrschaft selber, die auch als absolute dem Sinn nach immer nur Mittel ist, wird in der hemmungslosen Projektion zugleich zum eigenen und zum fremden Zweck, zum Zweck überhaupt. So offenbaren sich dann also Antisemitismus und Antiziganismus als Grenzen der Aufklärung, denn die Aufklärung kann nicht den Triumph des richtigen Arguments über das Falsche garantieren. Mit traditioneller Ideologiekritik ist ihnen nicht beizukommen, weil diese stets mit dem rationalen Kern einer in Teilen vernünftigen Welt verknüpft war. Aber Antisemitismus sowie Antiziganismus, das betont Detlef Clausen, sind keine Ideologie, sondern gewalttätige Praxis und Rechtfertigung der Gewalt zugleich. Sie sind daher nicht durch immanente Kritik aufzusprengen. Und doch bleibt abschließend zu sagen, dass dem unversöhnten Denken die Hoffnung, wohl aber auch nicht mehr angesichts der Krise der Kritik, die ihre Wahrheit ja eben in der Praxis zu erweisen hätte, die derzeit und auf unbestimmte Zeit vertagt ist, bleibt also dem unversöhnten Denken die Hoffnung eingeschrieben, dass sich in der Befreiung des Gedankens von der Herrschaft der Identität und in der Abschaffung der Gewalt doch noch einmal die Idee der geeinten Menschheit realisierte und sich so die nationalsozialistische Lüge als ihr eigener Widerspruch erfüllte. Nämlich, dass die Judenfrage und mit ihr die Zigeunerfrage der Wendepunkt der Geschichte sei. So wäre die individuelle und die gesellschaftliche Emanzipation von Herrschaft wahrlich die Gegenbewegung zur falschen Projektion. Wusste schon Marx, dass die Waffe der Kritik die Kritik der Waffen nicht ersetzen kann und die wahre Theorie materielle Gewalt anzunehmen hat, bleibt in diesem Sinne zu hoffen, dass die überlegene materielle Gewalt auf der Seite derjenigen stehen wird, die dem Wahn nicht verfallen sind und nicht nach der Verewigung der Herrschaft trachten, bis ihre selbstmächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung vermöchte, die Grenzen der Aufklärung zu durchbrechen. Ja, Dankeschön.